Ein Sprecher des Außenministeriums der TVRK gab am 28. März einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur Antworten auf seine Fragen im Zusammenhang damit, dass jüngst die US-amerikanischen Parlamentsabgeordneten die harten konservativen Kreise die höchste Würde der Republik verleumdet hatten. Am 21. März, so sagte der Sprecher, legten einige Personen der harten konservativen Kreise im US-Senat, darunter Ted Cruz, einen Gesetzantrag für die Wiederbestimmung der TVRK zum Terrorsponsor vor und beleidigte dabei unsere höchste Würde. Am 22. März diffamierte auch der Vorsitzende des Militärischen Ausschusses des Senats, John McCain, bei einem Interview mit Medien wiederum unsere höchste Würde. All das ist ein Ausdruck der größten Feindseligkeit der USA gegenüber der Ideologie, der Gesellschaftsordnung und dem Volk der TVRK und eine schwere Provokation, die einer Kriegserklärung gleich ist. Dass die TVRK ihre höchste Würde für ihr Leben hält und wie sie gegen deren Verletzung vorgeht, wissen inzwischen auch die USA mehr als gut. Da solche Unrat wie John McCain und Ted Cruz unsere höchste Würde angetastet und somit eine der Kriegserklärung gleiche Provokation gemacht hat, werden wir ebenfalls dementsprechend darauf reagieren. Diese Leute werden bitter erleben, welche tödliche Folgen die USA für ihre blöden Äußerungen ertragen müssen, und eine späte Reue würde sinnlos sein und nichts bringen. Die Verantwortung für die Folgen aus den leichtsinnigen Äußerungen müssen sie voran ganz übernehmen. Das an und für sich ist so lächerliche Komödie, dass die unreinen Elemente der USA als König aller Terrorakten auf der Erde einen anderen Staat als Terrorsponsor brandmarken. Hiermit machen wir noch einmal klar, dass unsere revolutionären Streitkräfte mit den selbstverteidigenden Atomstreitkräften als Rückgrat diejenigen, die wagemutig unsere höchste Würde beleidigen, gnadenlos mit härtesten Schlägen vernichten und dadurch ihre heilige Mission erfüllen werden, die Führungsspitze als das Herz des Volkes und als das Ganze des Lebens Todesmutes zu beschützen.